zu viel genommen, viel zu viel. Es klingt wie eine einfache Wahl. Lebe dein Leben oder lebe für die Droge? Du schwebst auf den Wolken. Du schwebst auf den Wolken. Du schwebst auf den Wolken. Du schwebst auf den Wolken. Du schwebst auf den Wolken. Du schwebst auf den Wolken. Du schwebst auf den Wolken. Sollen die Jugendlichen den Mann niedergestochen haben, mitten in einem Wohnviertel in Bickendorf. Kurz darauf sollen sich zwei Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren der Polizei gestellt haben. Sie wurden festgenommen. Hier sollen die Jugendlichen den Mann niedergestochen haben. MSD gehört zu den potentesten Halluzinogenen. MSD gehört zu den potentesten Halluzinogenen. Ich will von dir gefickt werden.